Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Leonard Bernstein ist der klassische Maestro der Neuen Welt und er verkörpert den Mythos vom amerikanischen Traum. Das Kind jüdischer Immigranten aus der Ukraine bringt es zum schillernden Ausnahmedirigenten und mit seiner West Side Story zum gefeierten Musical-Komponisten. This is Leonard Bernstein. Leonard Bernstein ist exzentrisch. Bernstein ist nicht immer normal. Bernsteins Heimat ist die Welt. Bernstein ist ein Luftikus, ein Traumtänzer, ein Fantast. Der 1999 verstorbene bayerische Generalintendant August Everding. Die Opernsängerin Hildegard Behrens. Und er selber, ja, ein Feuervogel, nicht? Also eine glühende Gestalt, die auch mit diesem Temperament alles mit sich riss. That's very kind of you, thank you. Leonard Bernstein, Jahrhundertmusiker, amerikanischer Supermaestro, charismatische Genie und Menschenfreund. I love two things, music and people. I don't know which I like better. Ich liebe zwei Dinge, Musik und Menschen. Ich weiß nicht, was ich mehr liebe, aber ich mache Musik, weil ich die Menschen liebe, gerne mit ihnen arbeite, weil ich mit ihnen auf die am tiefsten gehende Art und Weise kommuniziere. Das ist die Musik. Ich kann mir ein Leben ohne Menschen nicht vorstellen. Menschen sind für mich so lebenswichtig wie Musik. Und so ist alles eines. Es hat alles mit Liebe zu tun. It's one thing, and it all has to do with love. Der 14. November 1943, ein Sonntag. Plakate vor der New Yorker Carnegie Hall werben für eine Matinee der New Yorker Philharmoniker. Das Konzert beendet einen Zyklus, dessen Leitung dem 67-jährigen Bruno Walter übertragen worden ist. Der berühmte Maestro ist jedoch krank. Ein Anflug von Grippe, der Magen rebelliert. Auftritt unmöglich. Was tun? In ihrer Not wenden sich die Verantwortlichen an den 25-jährigen, völlig unbekannten Leonard Bernstein. Dies war eine Gelegenheit wie ein Elfmeter. Wenn du ihn reinkriegst, bist du ein Held. Wenn nicht, ein Trottel. Wird die Daily News im Nachhinein schreiben. Alles oder nichts. Bernstein versorgt sich mit Medikamenten, denn die Umstände sind nicht dazu angetan, seine Nerven zu beruhigen. Zum einen wird das Konzert vom Rundfunk landesweit ausgestrahlt. Zum anderen ist es aus Zeitgründen unmöglich, mit dem Orchester zu proben. Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill. And his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. Sonntagnachmittag. Das enttäuschte Publikum zischt und raunt, als statt des Pultpatriarchen Bruno Walter ein knabenhafter Nobody die Bühne der Carnegie Hall betritt. Robert Schumanns Manfred-Ouvertüre eröffnet das Konzert. Leonard Bernstein. Es war wie ein gewaltiger Stromschlag. Zum Zeitsam! Pause. In dieser Pause wusste ich, das wird gut gehen. Dies ist der Auftakt zu einem Konzert, das Musikgeschichte schreiben wird. Ein Geiger der New Yorker Philharmoniker. Viele aus unserem Orchester hatten eine lange Berufserfahrung. Wir glaubten, der Junge würde uns schon irgendwie folgen. Und dann ist alles völlig anders gelaufen. Da kommt diese Rotznase und der gelingt diese unglaublich aufregende Aufführung. Unsere Kinnladen fielen uns herunter vor Staunen. Das Orchester stand auf und schrie vor Begeisterung. Dieser Mann war der außergewöhnlichste Musiker, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Fantastic! Lenny Bernsteins Sensationsdebüt macht Schlagzeilen. Über Nacht ist der Aushilfsdirigent einer der bekanntesten Künstler der Vereinigten Staaten, die Antwort des Konzertsaals auf Frank Sinatra. So titelt die Boston Sunday Post: Father in tears at boy conductor's triumph. Vater beim Triumph des Dirigentenknaben zu Tränen gerührt. Lenny, sagte er, ich habe $12,000 in deine Ausbildung investiert. Aber heute hast du mir jeden Cent zurückgezahlt. Mit Zinsen. Der Erfolg über Nacht. Von ganz unten aus dem Nichts nach ganz oben. Der Mythos Lenny Bernstein ist auch der Mythos des amerikanischen Traums. Der amerikanische Wonderboy Leonard Bernstein sorgt nicht nur mit dem Taktstock für Furore, sondern auch als Komponist. Seine Sinfonie Jeremiah wird mit dem Preis der New Yorker Musikkritiker ausgezeichnet. Bühnenstücke wie Fancy Free oder On the Town erobern den Broadway. Bernsteins erfolgreichstes Werk ist die West Side Story, eine New Yorker Gang- und Ghetto-Version von Shakespeares Romeo und Julia. Die Verfilmung der West Side Story erhält 10 Oscars und wird zum internationalen Megaseller. Wie so viele amerikanische Familiengeschichten beginnt auch die von Lenny Bernstein auf Ellis Island, der Insel, die für Millionen Immigranten die Schleuse zum gelobten Land ist. Dort reiht sich im Jahr 1908 ein jüdischer Junge aus der heutigen Ukraine in die Reihe der Wartenden. Die Einwanderungskommission ändert den Namen des Teenagers. Aus Joseph Ben Yehuda wird Samuel Joseph Bernstein. Sam, wie er bald genannt wird, ist Leonard Bernsteins Vater. Sam Bernstein findet Unterschlupf in den Slums der New Yorker East Side. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 20 Jahre später ist Sam der Inhaber der größten Kosmetikartikelfirma von New England. Der luxuriöse amerikanische Lebensstil, den er seiner Familie ermöglicht, ist jedoch nur eine Verkleidung. Was seine Moral betrifft, hat Sam die Synagoge seiner osteuropäischen Heimat nie verlassen. Deshalb ist Vater Bernstein alles andere als begeistert, als sein Ältester, der 1918 geborene Leonard, ein beängstigendes musikalisches Talent an den Tag legt. Der verdammte Kerl, pausenlos traktiert er das Klavier. Musiker, das sind doch Asoziale. Was für eine Schande für eine ehrwürdige Familie. Jedes Genie hat ein Handicap. Beethoven war taub. Chopin hatte Tuberkulose. Na gut, ich denke, eines Tages wird in den Büchern stehen, Lenny Bernstein hatte einen Vater. Erklärt Sam 1958 einem Reporter. Da ist sein Sohn bereits ein Weltstar. Leonard Bernstein dirigiert Gustav Mahlers 4. Sinfonie. Depression und Überschwang, Weltschmerz und Euphorie. In Mahlers Musik entdeckt Bernstein die Dichte und Vielfalt an Gefühlsextremen, die er auch bei sich beobachtet. One of those factors is this. Yiddishkeit, whatever it is, it's not. Was es nach Mahler klingen lässt, was es zusammenhält, das ist diese Jüdischkeit. Nicht Zionismus oder Judaismus. Nein, es ist Jüdischkeit. Es hat etwas zu tun mit der jahrhundertealten Lingua Franca der Ghettos der Welt. Sozusagen. Gustav Mahler wird Lenny Bernsteins zweites europäisch kultiviertes Ich. The only composer that I always feel I wrote myself is Mahler. Mahler ist der einzige Komponist, bei dem ich immer denke, ich hätte seine Musik geschrieben. Immer. Vielleicht habe ich es auch in einem anderen Leben. Ravel, Mozart, Hindemith sind Komponisten, mit denen ich mich identifiziere. Ich fühle mich mit jeder Musik verbunden, die ich liebe. I feel very close to any music that I love. Der 14. November 1954. Es ist der 11. Jahrestag seines berühmten Carnegie Hall Debüts. Inzwischen ist Lenny eine Größe, ein Sunnyboy der Gazetten und ein gefeierter Maestro der Konzertsäle. Am Abend jenes 14. November erleben die Fernsehzuschauer eine Überraschung. Denn auf ihrer Mattscheibe sehen sie weder Cowboys noch Quizshow-Kandidaten, sondern einen mittelgroßen Mann, der ihnen das Mysterium klassische Musik näher bringt. Omnibus lautet der Titel der Serie, die Leonard Bernstein zum Fernsehstar macht. Die erste Folge ist Beethovens 5. Symphonie gewidmet. Dazu hat man den Studioboden mit einer riesigen Vergrößerung der ersten Partiturseite bemalt. 3 Gs und 1 S, sonst nichts. Ein Kinderspiel. Jedem könnte das einfallen. Vielleicht. Aber aus diesem Motiv ist der erste Satz einer großen Symphonie hervorgegangen. Leonard Bernstein meistert die mediale Aufgabe mit Bravour. Sein Charme, aber auch seine Spontaneität und Natürlichkeit verzaubern Amerika. Trotz des Omnibus-Erfolgs wird Leonard Bernstein erst mit einer zweiten Serie zur unsterblichen Fernseh-Ikone. Mit den Young People's Concerts, jenen Konzerten für junge Leute, die ab 1958 aus der Carnegie Hall übertragen werden. My dear young friends, music has lots of different uses in life. There are pieces that lift your spirit or interest your mind or fill you with religious or passionate or dreamy or triumphant feelings. Die Young People's Concerts sind ein Quotenrenner. Mehr als 10 Millionen Amerikaner sitzen zur besten Sendezeit vor ihren TV-Geräten. Nichts zeigt das Erfolgsgeheimnis der Serie besser als der Seufzer eines 10-jährigen Zuschauers. Ich wollte, Leonard Bernstein wäre mein Vater. This old quasi-rabbinical instinct that I have for teaching and explaining and verbalizing. Meine Naturbegabung zu lehren, Dinge zu erklären, fand in der elektronischen Welt des Fernsehens ein wahres Paradies. Die Show war so erfolgreich, dass man mich sofort bat, weiterzumachen. Ich bin sehr stolz auf die 50 Folgen der Konzerte für junge Leute. Die Reaktion der Kinder war so überwältigend. Darauf bin ich stolzer als auf alles andere, was ich gemacht habe. Prouder of them than almost anything else I have done in the way of teaching. Im November 1957 ist es endlich soweit. Leonard Bernstein übernimmt die Leitung der New Yorker Philharmoniker und wird der erste in Amerika geborene und ausgebildete Chefdirigent eines der Big Five, der 5 großen amerikanischen Symphonieorchester. Für Insider ist die Entscheidung längst überfällig. Der Grund für Bernsteins späte Berufung ist politischer Art. Der Maestro ist ein liberaler Freigeist, eine faszinierende Verbindung aus künstlerischem Genie und schillerndem Faun. Der bisexuelle Lenny Bernstein lebt das, was später Sex, Drugs and Rock'n'Roll heißen wird. In den autoritären 50er Jahren macht er sich damit nicht nur Freunde. Nur die Zeiten ändern sich. Bürgerrechtsbewegung und Jugendrevolution liegen in der Luft. Neue Männer braucht das Land. 1961 wählen die Vereinigten Staaten den 44-jährigen John F. Kennedy zum Präsidenten. Musikalischer Zeremonienmeister der Amtseinführung ist Lenny Bernstein. Der jungenhafte Präsident und der jungenhafte Dirigent. Ihr Schulterschluss ist das Symbol für den Anbruch einer neuen, freien und toleranten Ära. Lenny, er ist inzwischen verheiratet und Vater von 2 Kindern, ist häufig Gast im Weißen Haus. Sie sind der Einzige, gegen den ich niemals kandidieren würde, schmunzelt Mr. President. Als 1963 die Schüsse von Dallas fallen, arbeitet Bernstein gerade an seiner 3. Sinfonie, Kaddish. Voller Wut und Verzweiflung widmet er das Werk seinem ermordeten Idol. In the beloved memory of John F. Kennedy. Thank you. Leonard Bernsteins Ära bei den New Yorker Philharmonikern endet 1969, nach 11 glorreichen Jahren. 936 Konzerte haben Dirigent und Orchester zusammengegeben, circa 200 Platten eingespielt. Es ist großartig, aber Sklaverei, wirklich harte Arbeit. Bernstein ist ausgepowert, möchte wieder mehr komponieren. Das ist leichter gesagt als getan. Der Zeitgeist hat sich geändert. Provokation und Dissonanz sind angesagt. Die tonale Musik des Westside-Story-Meisters gilt als altmodisch. Bernstein fällt in eine tiefe Krise. Er, der ewige Peter Pan, ist über 50 und spürt, wie ihn die Kraft der Jugend endgültig verlässt. Er war immer ein Kind gewesen und plötzlich war er grauhaarig und übergewichtig, sagt ein Freund. Bernstein verharrt jedoch nicht in Lethargie. Zur Wahrung seiner Interessen hat er die Firma Amberson Enterprises gegründet. In den 70er Jahren wandelt sich Amberson zu einem gigantischen Medienunternehmen. Der Name Bernstein wird zu einem Label, zu einem weltweit vermarkteten Produkt. Der Einzige, der zu Vergleichbarem in der Lage ist und dies ebenso geschäftstüchtig tut, ist Herbert von Karajan. Lenny Bernstein, Superstar. Rastlos jettet er um die Welt. Ohne feste Verpflichtung als Chefdirigent hat der Amerikaner endlich die Möglichkeit, die europäischen Spitzenorchester zu erobern. Ob das Konzertgebäude Amsterdam, die Wiener oder Berliner Philharmoniker, die alte Welt empfängt den Maestro mit offenen Armen. Eine besonders innige Beziehung verbindet Leonard Bernstein mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ich liebe dieses Orchester. Das ist so eine Kombination von Humanität, Menschlichkeit und musikalischer Begabung. Das ist einmalig. Nur da. George. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, das war sehr gut. Lenny war immer voller Hochachtung vorbei. Also überhaupt, er hat immer alle Kollegen sehr geschätzt. Gerd Starke, damals Soloklarinettist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, erinnert sich. Fantastisch. Ist viel besser, aber keine Chalaraldo, bitte. Leonard Bernstein, der emotionale Vulkan, das charismatische Genie. Der Amerikaner ist ein Mann der Extreme, nicht nur was Musik, Beziehungen, Gefühle und Sexualität betrifft. Seit jungen Jahren ist er ein starker Raucher und Trinker. Nach dem Krebstod seiner Frau steigert sich das Ausmaß seiner Süchte ins Selbstmörderische. Lenny wants to die. Lenny möchte sterben, stellt einer der engsten Freunde Bernsteins fest, der Komponist Aaron Copland. Zu schweigen. Leonard Bernstein am Klavier bei einer Solistenprobe zu Richard Wagners Tristan und Isolde. Gerd Starke. Bernstein war einer der glücklichen Menschen. Der hat alles erlebt, er hat alles gehabt, also Geld gehabt, Erfolg. Er hat Frauen gehabt und Männer. Also das war so eine Art Gesamtkunstwerk, der Bernstein selber, ne? Hat auch gesoffen wie ein Loch. Vielleicht war das auch der Grund, dass er so zu früh starb. Ende der 80er Jahre ist Bernsteins Gesundheit angeschlagen. Im Frühjahr 1990 erfährt er, dass er bald sterben wird. Eine seltene Form von Lungenkrebs lautet die Diagnose. Trotzdem raucht und dirigiert er weiter. Sein letztes Konzert gibt er am 19. August in Tanglewood, dem Sommersitz des Boston Symphony Orchestras. Während der 7. Symphonie von Beethoven kann er sich kaum mehr auf den Beinen halten. Seine Hände umklammern krampfhaft das Podiumsgeländer. Das Publikum ist schockiert und zu Tränen gerührt. Am 16. Oktober 1990, kurz nach seinem 72. Geburtstag, hält sich Bernstein in seinem New Yorker Apartment auf. Wie jeden Tag kommt der Arzt zur Visite. Beide gehen ein paar Schritte. What is that? Fragt Bernstein. Was ist das? Dann bricht er zusammen. Herzstillstand. Es ist 18.15 Uhr. Den Nachruf spricht der britische Autor Norman Lebrecht. Leonard Bernstein war zugleich unwiderstehlich und unerträglich. Im Nachhinein ist man dazu geneigt, ihn als letzten Titanen des Taktstocks heilig zu sprechen, der eine farblose und wenig überzeugende Nachfolgegeneration hinterließ. I am very grateful for that. So, I mean, although wir speien dreimal gegen Teufel, because I've had such a full life. Sie hörten Leonard Bernstein, Maestro der neuen Welt, eine Würdigung von Markus Vanhoefer. Es sprachen Andreas Neumann, Hans-Jürgen Stockerl und Johannes Hitzelberger. Technik Ruth-Maria Ostermann, Regie Markus Vanhoefer. Redaktion Petra Hamann. Eine Sendung von Radio Wissen.